Antibiotika, weil ich seit der letzten Dame nur noch Rappers hab. Alle wollen jetzt Hipster werden, gehen jeden Trend gleich mit. Nicht nachfragen, nur annehmen, einfach nur bei jedem Trend der Erste sein. Alle wollen jetzt Hipster werden, gehen jeden Trend gleich mit. Mein Herz ist schwer. Nicht nachfragen, nur annehmen, einfach nur bei jedem Trend der Alle wollen jetzt Hipster werden, gehen jeden Trend gleich mit. Nicht erfragen, nur annehmen, einfach nur bei jedem Trend der Erste sein. Der Erste sein.